Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Okay, dann zuerst noch mal eine kurze Ansage zu der, zum Zeitplan. Dadurch, dass wir heute früh die Gelegenheit gehabt haben, der Matthias Garscher die richtigen Leute zusammengebracht hat, hatten wir heute Morgen einen super klasse Slot, den ich sehr, sehr interessant fand, sehr, sehr interessantes Panel. Das hat den Zeitplan natürlich total verändert, es hat sich aber sehr gelohnt. Ja, ich war wirklich begeistert davon, fand ich toll. Und deswegen tut es mir auch nicht so weh, dass ich eine Sache nicht machen kann mit euch, die ich wahnsinnig gern natürlich schon gemacht hätte. Nämlich der Teil, der jetzt kommt, hätte eigentlich zweigeteilt sein sollen. Das eine ist der Input zu der Vision, was ist überhaupt eine Vision, und dann eben auch dieser sozusagen dieser ausgearbeitete Vorschlag dazu. Und das zweite hätte ich natürlich wahnsinnig spannend gefunden. Ich hätte sehr, sehr gerne mit euch ein World Café gemacht. Das ist, ist jetzt irgendwie der Ton weg? Hallo? Ah ja, okay. Seht ihr vielleicht auch auf den Tischen, da liegen große Flipcharts rum, da liegen jede Menge Stifte rum und so weiter. Wir hätten an jedem dieser Tische eine der wichtigen Fragen bearbeiten können in Teams mit wechselnden Besetzungen und hätten da wahnsinnig gern euren Input und euer Feedback abgesammelt. Das ist aber ein bisschen zeitintensiv. Und wir haben ja noch ein weiteres Programm. Die Melanie kommt noch dran, der Bruno kommt noch dran. Es gibt noch ein Panel zu Korruption und so weiter. Und wir möchten gern, dass wir noch einigermaßen, auch wie wir es versprochen haben, im Zeitplan bleiben. Deswegen steige ich jetzt ein zu dem Thema Piratenvision und gebe euch den Input dazu. Wir machen vielleicht noch eine kurze Fragerunde dazu. Wenn euch Dinge wichtig sind, dann nehmt euch einen Stift, vielleicht anschließend oder so, und schreibt es uns auf diese Papers drauf. Wir werden das benutzen, um das mit einzuarbeiten und so viel von euch in diese Sache zu integrieren, wie es irgendwie nur geht. Ja? Okay. Also Thema ist die gesellschaftliche Vision. Jetzt auch mit N. Die gesellschaftliche Vision der Piratenpartei. Wie kommt einer überhaupt dazu, auf die Idee zu kommen, sowas aufzuschreiben? Ja? So. Ist ja doch schon irgendwie... sag ich mal, anspruchsvoll. Als ich in die Piratenpartei reingekommen bin, letztes Oktober, schon lange Sympathisant war, habe ich nach dieser Vision gesucht. Ich habe geguckt, wo steht die? Und ich habe sie nirgendwo gefunden. Was ich gefunden habe, ist natürlich unglaublich viel. Es gibt ein Parteiprogramm, es gibt die Präambel dazu, es gibt eine Satzung, es gibt jede Menge Positionspapiere. Wir sind ja fleißige Schreiber, nicht wahr? Jetzt ist aber das, was eine Vision ist, was ganz Spezielles. Und das habe ich nicht gefunden, also habe ich angefangen, Videos zu machen. Ja, wenn ihr unter Stein Holzheim mal auf YouTube geht, dann findet ihr da die Piratenvision, ihr findet einige Zeilen Basecode, ja, zu meinem Lieblingsplakat. Für dieses System ist ein Update verfügbar. Und dann bin ich auch suchen gegangen. Ja. Wo ist das Update? Ich würde das gern hochladen. Und habe auch das nicht wirklich gefunden. Das heißt, auf dem Plakat hätte eigentlich stehen müssen, für dieses System ist ein Update notwendig. Und dieses Update wäre erst noch zu schreiben durch uns alle. Und davon ist sicher die Piratenpartei ein ganz, ganz wichtiger Teil, die an diesem Update mitschreiben. Und ich habe auch wahrgenommen, dass die Piratenpartei ein Forum ist für alle jene, die an solchen Prozessen mitarbeiten wollen. Also ich finde dieses Mitmachpartei-Ding immer noch wahnsinnig wichtig. Wir sind eben nicht... ein Laden mit einer Meinung, sondern wir sind vielfältig und laden auch jedermann ein, an solchen Sachen mitzumachen. Trotzdem habe ich die Vision nicht gefunden. So, dann rief mich vor 2 Wochen ein Direktkandidat an und sagte, wir haben so eine Art Wahlprüfstein hier reingekriegt. Da macht jemand eine Webseite und da stehen die Visionen der Parteien drauf. Okay. Und du machst doch immer so Videos zu der Vision und das gefällt uns auch ganz gut und sag mal, kannst du uns da nicht mal was schreiben? Und ich habe in meiner Naivität gesagt, klar, mache ich gerne. Und dann gibt es ja so einen Moment, kennt ihr vielleicht auch, wenn man dann sich hinsetzt und man fängt an, was auszuarbeiten und dann merkst du erst, mit was für Monster du es eigentlich zu tun bekommst. Ja? Dann steht dann da die gesellschaftliche Vision der Piratenpartei und ich denke, oh holla, das ist aber doch schon ein dicker Fisch. Okay, dann wie gehe ich daran? Und ich bin ja kein Politiker, sondern ich bin eigentlich Künstler. Ich bin Musiker, ich schreibe Gedichte, Lyrik, Songtexte, trommel gerne in meiner Band. Dieses Jahr kommt die Platte raus. In der Piratenpartei habe ich ein paar ganz andere Sachen gemacht, also beraten, gecoacht, unterstützt und so weiter. Und wie geht jetzt jemand ran, sozusagen in den kreativen Schaffensprozess sowas zu machen? Er spürt hinein. Also sozusagen, was ist das uns Verbindende? Was ist sozusagen das, was der Künstler nennen würde, den Unterstrom des Ganzen? Was ist das, was uns gemeinsam bindet? Und das ist eine sehr emotionale Angelegenheit, in der wir trotz aller Streitereien, die wir untereinander haben, trotzdem einig sind. Ja, also das nehme ich auf allen Veranstaltungen der Piraten nämlich wahr. Da ist ein Ding, was das bedeutet, ein Pirat zu sein. Und es gibt ja auch alle möglichen Versuche, es gibt den Kodex und so weiter, das aufzuschreiben. Also habe ich es gewagt, da reinzuspüren, habe einfach losgeschrieben. Und das floss fast von alleine. Es gibt schon eine ganze Menge Unterstützer, es gibt eine Wiki-Seite dafür, es gibt eine Facebook-Seite, der Bruno Kramm, der Johannes, viele andere Leute stehen in dieser Liste bereits drin, die grundsätzlich diesen Text unterstützen und auch dafür sind, dass er sich weiterentwickelt, deswegen stehe ich hier, um auch euren Input zu kriegen, sodass wir auch auf der Ebene etwas vorzuweisen haben. Dazu muss ich mal ein bisschen weiter ausholen, weil das Erste, was ich bekommen habe, war natürlich das, ja? Wir haben eine Satzung, wir haben Parteiprogramm, wir haben Positionspapiere, wir haben alles Mögliche. Wozu braucht es jetzt dieses Papier? Dann würde ich mal zuerst mal sagen, für die Person, die das als absolut berechtigten Einwand gebracht hat, braucht es das offensichtlich nicht. Das heißt, die Ebene der Vision holt nicht jeden ab. Das ist auch nichts, wo man ein Commitment für einfordern kann, sondern es hat einen völlig anderen Zweck. Es geht um eine Inspiration und es geht darum, das Gefühl auszudrücken und mal explizit zu machen, worum es geht. Dann gab es zum Beispiel so einen Dialog. Joachim hat dann auf den Kodex hingewiesen. Es gäbe ja diesen Kodex, den kannte ich natürlich. Ich kenne fast alles, was da so geschrieben steht in programmatischer Natur. Und der Kodex ist durchaus prima, aber es gibt eben auch sowas wie eine visionäre Kraft und eine Anziehung, die über einen Verhaltenskodex, der auf der Verhaltensebene ist, nicht abgeholt wird. Ja. Und bei den sehr konkreten technokratischen Beschreibungen fehlt eben eine Art von Juice, die es in den normalen Piratenpapieren bislang so noch nicht gab. Deswegen habe ich mich eben gewagt, das trotzdem zu machen. Alles, was man in diese Richtung schreiben kann, sind Beschreibungen der Zukunft auf die eine oder andere Art und Weise. Ja. Gucken wir uns mal an, was es so gibt. Ein Kodex ist eine Verhaltensebene. Ein Pirat verhält sich so, er verhält sich nicht so, er verhält sich so und er verhält sich so. Verhaltensebene, ja, Regeln. Eine Präambel, das hatten wir gestern hier nebenan, die Präambel zum europäischen Wahlprogramm, hat auch einen ganz bestimmten Zweck, nämlich setzt den Rahmen, den Verständnisrahmen für das, was dann als nächstes kommt. Das ist also eine Art Anmoderation und Verständnisbereich, worüber soll jetzt als nächstes hier detailliert gesprochen werden. Ein Parteiprogramm ist eine konkrete Programmierung, also eine Vorstrukturierung und auch sehr, also ich meine, kennt ihr unser Programm? Ne? Wir sind die Detailweltmeister. Und es gibt ja durchaus die Meinung, wir hätten gar kein Parteiprogramm gebraucht. Die innere Haltung, ein Pirat zu sein und das in die Politik zu treiben als Bürgervertreter, das wäre bereits die Hauptaufgabe. Bei solchen Überlegungen ist das eine oder das andere richtig. Die Figur taucht noch öfters auf. Dann gibt es bei mir immer dieselbe Antwort. Sowohl als auch. Wir brauchen das beides. Ja? Und insofern haben wir ganz viel Parteiprogramm geschrieben. Das war so ein bisschen Stöckchenholspiel. Ja? Die anderen haben gesagt, ihr habt ja nichts. Stöckchen geschmissen, wir hinterher. Schreib, schreib, schreib, schreib. Ja? Dann kam er zurück, haben die gesagt, reicht noch nicht. Ja? Haben das Stöckchen nochmal geschmissen. Und wenn wir so weitermachen, haben wir bald das dickste Parteiprogramm, was es jemals auf diesem Planeten gegeben hat. Ja? Und das ist gut so, weil das nämlich zeigt, wie intensiv und wie viel darüber nachgedacht wird, wie so eine Beschreibung der Zukunft aussehen könnte. Ist alles gut. Bis auf die Tatsache, dass ich es nicht Programm nennen würde, sondern Diskussionsangebot an die Bürger. Weil wir nämlich nicht bestimmen wollen, wie es läuft, sondern wir wollen ermöglichen, dass es läuft. Was völlig anderes ist. Natürlich haben wir eigene Meinung und wollen auch gerne sagen, wie das läuft, aber natürlich geht es hauptsächlich darum, das Ganze in einen demokratischen, viel stärkeren demokratischen Prozess zu bringen, als momentan der gesellschaftliche Diskurs läuft. Dann gibt es natürlich ein Wahlprogramm, das ist so eine Kurzform und die fokussiert dann nochmal auf aktuelle Geschichten, das, was man am Stand mal eben den Bürger so einigermaßen rüberbringen kann, das ist ganz wichtig. Dann gibt es die Wertediskussion. Wir brauchen mehr Werte. Wenn ich diesen Satz höre, da kriege ich einen zu viel. Ja? Weil nämlich, wenn ich sage, ganz wichtig ist, dass wir mehr werteorientiert handeln, dann denkt jeder von euch an andere Werte. Und da draußen, je mehr Leute du ansprichst, desto mehr unterschiedliche Projizierungen und Ideen hat man davon, was die Werte sind. Die alten Werte, die guten Werte, die modernen Werte, ja, verstehst du? Das heißt, die Wertediskussion ist wichtig, wenn sie konkret wird, die muss geführt werden, weil Werte uns die Orientierung geben, jedem die eigenen Werte, die eigene Orientierung. Zum Beispiel, ey, ich muss total cool sein, ich brauche nur ein Handy, du. Ja? Ist auch ein Wert, ja, für diese Person, cool sein. Weiß nicht, ob das ein gesellschaftlicher Wert ist, den wir unbedingt promoten sollten, aber so. Das ist eine persönliche Sache eigentlich mit den Werten. So. Und dann gibt es natürlich auch inhaltliche Visionen. Das war eigentlich der Ansatz, den diese Website verfolgt hat. Die haben die Frage nämlich so gestellt. Wenn Ihre Partei bestimmen dürfte, wie es in der Gesellschaft abgeht, was wäre dann die Idealvorstellung, die ihr als CDU, SPD, FDP, Linke, ja, Grüne, Piraten, was wäre dann eure Idealgesellschaft, wie ihr es gerne bestimmen würdet? Da kriege ich natürlich totalen Föhn, weil das wollen wir überhaupt nicht bestimmen. Ja? Und deswegen hat sich das auch, das werdet ihr gleich merken, in eine ganz, ganz andere Richtung entwickelt. Also bei einer inhaltlichen Vision wird genau beschrieben, wie genau sollen das dann aussehen. Ja? Sowas ist Old-Style, ich sag euch mal, wie ihr zu leben habt. Das finde ich nicht so lustig. Ja? Alle diese Dinge, das ist das Schlimme daran, und das ist auch eine der Sachen, die ich hier in den Panels jetzt in den letzten zwei Tagen mitgekriegt habe, die bleiben alle grundsätzlich auf den gleichen inhaltlichen Ebenen, die auch die Probleme erzeugen, über die wir sprechen und die wir versuchen, damit zu lösen. Wir hatten eben ein sehr, sehr schönes Beispiel in dem Vortrag von der Katha, wo jemand gesagt hat, dann lasst uns doch eine alternative Facebook-Seite machen, die eben all diese Mankos nicht hat, die Facebook hat. Und da gibt es einmal das Argument, das kann eine politische Partei nicht machen. Das ist, denke ich, selbstverständlich. Das geht nicht. Kriegst auch die Leute nicht. Und das andere ist aber, du hast dann zwar den König ausgewechselt oder hast einen alternativen König hingesetzt, aber du hast die Gesellschaftsform der Monarchie nicht ausgewechselt. Das heißt, es ist kategorial noch immer genau dasselbe, bloß mit anderen Inhalten. Und es gibt dieses sehr bekannte Einstein-Zitat, das eigentlich inzwischen eine Volksweisheit schon fast ist. Du kannst ein Problem auf der Ebene, auf der es entsteht, auf der logischen Ebene nicht lösen. Du musst eine logische Ebene drüber gehen. Ansonsten kriegst du das nicht in den Griff, ansonsten machst du mehr vom Gleichen, zum Beispiel das Gegenteil. Das erzeugt dann wieder das Gegenteil und das erzeugt dann wieder eine Gegenbewegung und so weiter. Und wer seinen Marx gelesen hat, der weiß, jetzt sind wir mitten im Dialekt, in der Dialektik. Das geht endlos so weiter. Es ist eine Grundstruktur des polar arbeitenden Verstandes, wo es immer das eine oder das andere gibt. Was eine Vision eigentlich leisten soll, also das, was ich darunter verstehe, ist das Wesen der Inspiration, ist die Inspiration. Deswegen kann die auch nicht, kannst ja auch nicht, du kannst es unterschreiben, kannst sagen, ich finde das super, aber du kannst nicht die anderen dazu bringen, dass sie das alle machen sollen. Das ist eine sehr persönliche Geschichte. Und oben drüber steht da so die Standarddinger, die man so schon mal gehört hat. I had a dream. Oder Schmidt hat mal gesagt, Vision, ja, wenn du die hast, musst du zum Arzt gehen und so. I had a dream, es gibt eine visionary power. It might be crazy stuff, you know, was sich da einer überlegt. Aber wer, wie heißt der Film? Inception, glaube ich. Wer den gesehen hat, weiß, eine Idee, die mal platziert worden ist in die Großhirnrinde eines Homo sapiens, lässt sich da unglaublich schwer wieder raus entfernen. Ja? Also ist es doch, so ist es sozusagen auf der Ebene der Ideen und auf der Ebene von einer geistigen Gestalt, die du gibst, die dann eben eine Wirkung entfaltet. Eine Vision 2.0 wäre dann also eben nicht inhaltlich, sondern sie bietet ganz was anderes, nämlich einen Ermöglichungsrahmen. Sie beschreibt die Bedingungen der Möglichkeit, unter denen Entwicklung dann tatsächlich stattfinden kann. Und sie ist ergebnisoffen. Sie schreibt eben nicht vor, wie die Gesellschaft sein soll. Ja? Auch wenn ich eine persönliche Vorstellung habe und du eine Vorstellung hast und er hat eine Vorstellung. Ja? Aber wir können das den Leuten nicht vorschreiben. Und zwar aus prinzipiellen Gründen nicht. Selbst wenn es eine ganz tolle Idee ist, die wir haben. Ja? Die emotionale Wirkung von der gut geschriebenen Vision ist, sie ist eben inspirierend und damit auch handlungsmotivierend. Das heißt, man hat Bock, was dafür zu tun. Ja, es fühlt sich gut an, was zu tun dafür. Und es hat eine Orientierungswirkung, in dem Fall, wenn es um unsere Gesellschaft geht, wäre ja angenehm, wenn wir die Sehnsucht einerseits, übrigens ein ganz starkes Gefühl bei den Piraten, die Sehnsucht nach einer besseren Welt, und zwar nicht nur bei den Piraten. Das ist eine weltweite Bewegung, die inzwischen überall ist, die das gerne besser hätte und sich nicht von lauter Irren regieren lassen möchte. Und die Zuversicht... Und die Zuversicht, dass das auch möglich ist. Und das ist einer der Knackpunkte überhaupt. Weil wenn du mit den Leuten redest, oder ihr redet ja auch mit Leuten über Piratikus und so weiter, die sagen ganz oft, ja, stimmt, ja, ihr habt ja recht und so weiter, aber come on, wie soll das gehen? Wir haben in Wirklichkeit gar keine Chance. Das, ja, und dann gibt es ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit, das liegt wie so eine dicke, fette, schwarze Decke über die gesamte Gesellschaft. Und es ist so deprimierend, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Und wenn du dich dann vor die hinsetzt und sagst, doch, es ist möglich, etwas zu verbessern, dann halten die dich für einen Spinner, weil du verlässt in diesem Moment das Paradigma des Stammes. Wenn der gesamte Stamm nicht mehr daran glaubt, dass es besser werden kann und einer stellt sich hin und sagt, doch, ich glaube, dass das geht, dann verlässt er damit die Gemeinschaft. Er tritt raus aus dem Paradigma, was unbewusst natürlich die meisten so fühlen. Und das erfordert einen ziemlichen Mut. Und deswegen erfordert es auch einen Mut, Pirat zu sein und das nach außen zu kommunizieren und dafür zu stehen, wenn die Leute denken, du hast sie nicht mehr alle. Nee, wir haben sie alle. Die anderen haben einiges verloren. Die haben nämlich ihren Mut verloren, da wirklich noch was dran zu ändern. Und das ist unsere Aufgabe. Und das ist sinnstiftend. Ja? Was ist der Sinn des Lebens? Ist eine uralte Frage. Und ich würde mich da mal auf den Wortwitz zurückziehen wollen. Das geht so. Der Sinn des Lebens ist etwas, was du sinnlich spürst. Und du spürst diesen Sinn oder du spürst diesen Sinn nicht. Wenn du ihn versuchst, kognitiv zu finden, warum hat Gott die Welt erschaffen? Oder warum evolutioniert das auf diese Art und Weise? Oder wozu gibt es überhaupt eine Welt oder Lebewesen? Oder all diese Fragen aus der Philosophie. Dann kannst du dich zu Tode denken, ohne jemals das Sinngefühl zu haben, dass das Leben für dich einen Sinn hat. Wenn du aber anfängst zu handeln für etwas, für das du eine persönliche Leidenschaft empfindest, was dir selber wichtig ist, was du unbedingt rüberbringen willst, und das kann sonst was sein, das kann Community sein, das kann ein neues Steuersystem sein, das kann das BGE sein, das kann, ja, in dem Moment, wo du begeistert bist und du glaubst dran, dann stellst du dir die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht mehr, weil du bist der Sinn des Lebens, ja. Und insofern ist eine starke Vision etwas, was einem das Gefühl gibt, und das ist auch das Gefühl, was viele Piraten eben teilen, wir arbeiten, auch wenn wir wie ein besoffener Haufen Gallier manchmal wirken, aber wir arbeiten an etwas Wesentlichem. Das ist wirklich wichtig. Und das fühlen auch alle, ja, auch wenn wir gegensätzlicher Meinung sind. Persönlich ist das dann, mein persönliches Tun ergibt auch einen Sinn, auch wenn ich ganz viel schon getan habe, was dann abgewählt wurde, rausgeschmissen wurde, nicht gemacht worden ist. Das habe ich ja in kürzester Zeit in verdichtester Form bei den Piraten erlebt. Also man arbeitet sehr viel auch für die Tonne. Also man braucht Standvermögen. Und mein Sein ergibt daraufhin einen Sinn. Und auch unser gemeinsames Sein ergibt einen Sinn. So, das ist so die Grundidee, was eine wirkliche Vision leisten kann. Und die jeweils persönlich nochmal für jeden von euch unterschiedlich ist. Deswegen würde ich diese unterschiedlichen Ideen und Visionen auch gerne von euch noch abgreifen. So, das ganze Ding heißt, es liegt hier rum in Orange und so weiter, deswegen Modellrahmen für eine lebenswerte Zukunft und nicht so soll die Zukunft aussehen, sondern was ist das Modell, die Rahmenbedingungen dafür, dass so eine Zukunft möglich wird. Und als nächstes gehen wir mal in die Inhalte rein und ich trage euch dieses Ding mal vor. Normalerweise spreche ich ja frei, auch wenn ich dabei Schlagzeug spiele oder sowas, wer meine Videos so ein bisschen kennt. In dem Fall mache ich das am Text, weil ich mir da wirklich für jedes Wort Gedanken gemacht habe, was da drin steht. Nichtsdestotrotz ist wichtig, ein wichtiger Aspekt, auch wenn ihr mit Leuten über sowas redet, dass ihr das in dem Moment, wo ihr das denen erklärt, fühlt. Weil wenn du nämlich Begeisterung oder Aufbruchstimmung oder Zuversicht für irgendwas verbreiten willst, da gibt es ein ehernes Gesetz. Go first. Du musst es erstmal selber auf der Reihe haben für dich und auch rüberbringen. Das geht, glaube ich, sogar besser so. Okay. Also Modellrahmen für eine lebenswerte Zukunft, die gesellschaftliche Vision der Piratenpartei. Wir gehen davon aus, dass es überraschend große Übereinstimmungen in den grundlegenden Wünschen und Vorstellungen aller Menschen auf diesem Planeten bereits gibt. An der Stelle ein kurzer Literaturtipp, Jeremy Rifkin, Die empathische Zivilisation, vielleicht kennt der eine oder andere das, wo er nachweist, dass eigentlich 99% der Zeit, 99% der Menschen ihre Kinder lieben, arbeiten gehen, essen gehen, schlafen, gute Beziehungen pflegen und das 1% der Menschheit, die an Machtwahn und ähnlichen Krankheiten leidet, das ganze Ding so rockt, dass unsere Geschichtsbücher aussehen wie Listen von Kriegen. Tatsächlich ist die meiste Zeit, wird mit menschlichem Leben verbracht, nicht wahr? Friedlich. Das heißt, um es verkürzt auszudrücken, der Weltfrieden ist längst demokratisch legitimiert. Was eingetreten ist, liegt dann über einer wirklich irrwitzig Verteilung der Ressourcen und Geldmittel, sowie an vielfach eben genau nicht in erster Linie ihren Bürgern dienenden Regierungen. Damit sind wir bereits im Herzen einer Vision für die gesellschaftliche Entwicklung, wie sie in der Piratenpartei vielfach gefühlt, gedacht und gewollt wird, vielleicht auch teilweise vielfach eben schon. Nämlich es geht um förderliche Rahmenbedingungen für eine freiheitliche Gesellschaft. Und das fand ich interessant, was heute der Joachim vorgetragen hat, wo es darum ging, Demokratie ist die Gesellschaftsform, die dem Individuum ermöglicht, sich in der Gesellschaft frei zu entfalten. Das ist sozusagen 1:1. Danke für diesen tollen ersten Schritt, der heute schon mal passiert ist. Also eine Gesellschaft, die ihren Mitgliedern die modernsten Mittel und die besten Wege der Teilhabe, Meinungsbildung und Demokratie zur Verfügung stellt. Derartig unterstützt, sich ihren Ideen und den Herausforderungen diese Gesellschaft gehen, die ihren Begabungen und Interessen entsprechen. Und ein, das bedeutet, dass unnötige Ängste, wir hatten mal in Berlin, hier vom BGE, und die Faulheit und blöd und nicht finanzierbar und so. Zweite Frage gestellt. Mag es Fall, du hättest 1500 Euro im Monat und ein Dach über dem Kopf auf sicher. Was würdest du dann mit deinem Leben anfangen? Und dann sind die explodiert. In eine kreative Explosion. Endlich mache ich meine Fischzucht, ich mache Musik, ich mache jenes, ich mache das da und so weiter und so fort. Und das Ergebnis wäre, dass die Leute Arbeiten nachgehen, die ihren Leidenschaften und ihren Fähigkeiten und ihrer Vision entsprechen. Und wenn das einer eine Zeit lang macht, ist meine Erfahrung, dann wird er auch gut da drin und dann wird er sogar Geld damit verdienen können. Nur mal so am Rande. Deswegen glaube ich, dass die sozialen Ansichten der Piraten eine kreative Explosion bewirken würden, würden wir sie dann schrittweise in die Wirklichkeit bringen können. Okay, diese anspruchsvolle Vorstellung kann natürlich nur über Zeit, über viel Zeit, mit erheblichen Anstrengungen in Bildung, Sozialsystem, Wirtschaft, Gesetzesgebung und auch einer generellen Bewusstseinsbildung gelingen. Also Bildung ist das Ding. Eines zeichnet die Piraten in der Annahme dieser Herausforderungen unverbrüchlich aus. Die Piraten sind davon überzeugt, dass es möglich ist. Ansonsten müssen wir nach Hause gehen, ja? Also, wir sind davon überzeugt, dass es möglich ist, sonst wären wir keine Piraten. Und wir wissen, dass wir es nur alle gemeinsam herausfinden können. Im Gegensatz zu allen bisherigen, historisch meist ideologisch motivierten Zukunftsvisionen von politischen Philosophen, Gesellschaftstheoretikern oder eben politischen Parteien, maßt sich die Piratenpartei eben nicht an, für alle denken zu können. Im Gegenteil, sie fordert auf, selbst zu denken, zu fühlen, zu erkunden und zu handeln, einzeln, in Gruppen und auf der gesellschaftlichen Ebene. Insofern ist die Vision der Piratenpartei eine Vision der Gesellschaften der Zukunft, eine sogenannte Metavision. Ja? Das heißt nicht der Inhalt, sondern wie von außen drauf geguckt muss der Rahmen sein. Eine Metavision eben keine inhaltliche Vision. Es geht um die strukturelle Vorstellung davon, welche Rahmenbedingungen geschaffen werden sollten, um eine freie, kreative und nachhaltige Gesellschaft sich selbst auf Grundlage ihrer eigenen lebendigen Visionen gestalten zu lassen. Das mag manchen überraschen, der von der Piratenpartei eine wundervoll ausgearbeitete inhaltliche Vision für die Gesellschaft der Zukunft erhofft oder erwartet hat. Das wird hier nicht gegeben. Dass die Piratenpartei wie alle politischen Parteien ein Programm hat, das ausgearbeitete Vorschläge enthält, bedeutet eben nicht, dass wir diese Ideen der Gesellschaft überstülpen wollen. Das Programm dient als beispielhaftes Gesprächsangebot an Bürger und politische Kräfte. Als nächstes geht es um Denken und Fühlen im 21. Jahrhundert. Das ist ein Riesenthema. Wir haben die kognitive Aufklärung gehabt mit Descartes, ich denke, also bin ich und so weiter. Und dabei ist der gesamte emotionale Bereich des menschlichen Erlebens marginalisiert worden. Ich denke, dass hier ein Riesenfass zu heben ist. Ne? Es geht in einem ersten Schritt um das Ende des Absolutismus. Absolutismus ist, wenn einer sagt, ich habe Recht und du nicht, solange du es nicht verstehst, ja, bist du halt falsch. Das ist Absolutismus. Ne? In der Vergangenheit gab es und gibt es leider immer noch ideologische, philosophische und religiös-spirituelle Glaubenssysteme, die sich alle darin gleichen, den Anspruch zu erheben, die Wahrheit gepachtet zu haben. Wer ihnen widersprach, wurde und wird unterdrückt oder gar getötet. Diese wertetheoretisch als absolutistisch einzuordnenden Glaubenssysteme und Weltmodelle haben über Jahrtausende unerträglich viel unnötigen Schmerz über die Menschheit gebracht. Diesem Glaubenssystem erteilt die Piratenpartei eine prinzipielle Absage. Die Wahrheit ist auf uns alle verteilt. Und sie entsteht in und zwischen uns im Diskurs, in der Community, durch die Freiheit der Individuen in der Gemeinschaft. Welche Wahrheit dann in welcher Situation, wie und mit welchem Ziel handlungsleitend wird, ist jeweils kompetent vorzubereiten und demokratisch zu entscheiden. Ein weiterer großer struktureller Schritt ist Dualismus, also entweder oder, wird erweitert zu einer echten mehrwertigen Netzwerklogik. Also entweder oder gehört damit alternativlos der Vergangenheit an. Rechts, links, schwarz, rot, konservativ, progressiv, Ökologie, Ökonomie, gut, böse, dafür, dagegen, war, falsch. Das sind alles sogenannte Reflexionsbegriffe. Existieren also nur als Gegensatzpaare. Der eine Begriff schließt im üblichen Umgang damit den anderen Begriff aus. Ähnlich wie der Absolutismus beschränkt auch diese Denkform die menschlichen Möglichkeiten in Denken, Fühlen und Handeln meist völlig unbemerkt. Ja, also wie oft haben wir Entweder-Oder-Fragen im Kopf und sind in diesen Zwickmühlen drin und wissen gar nicht, wie wir da rauskommen sollen. Ja, das ist eine strukturell problematische Denkform, aristotelische Logik. Ja, eine Aussage ist wahr oder falsch, tertium non datur, ein drittes gibt es nicht. Ja, Entschuldigung, Scheißdreck, natürlich gibt es ein drittes und wahrscheinlich noch ein viertes und wahrscheinlich noch ein fünftes, wenn wir diese Denkfalle sprengen, nicht wahr? Also damit ist die erste und wichtigste Frage an der Stelle, wenn sowas auftaucht, wie können diese beiden scheinbaren Gegensätze gleichzeitig in einen operativen, förderlichen Zusammenhang gebracht werden? Ja, das geht meistens dadurch, dass man dem anderen sehr, sehr gut zuhört und rausfindet, was treibt den eigentlich, weil er nämlich normalerweise sehr begründete Gründe hat, warum er das so sieht und du hast die auch. Und wenn du dann auf die Ebene gehst, wo kommt das eigentlich her, wirst du feststellen, es lässt sich auf eine neue, vorher nicht gesehene Art und Weise miteinander vermitteln. Und dann sprengst du tatsächlich diese duale Denkfalle, ich bin dafür und du bist dagegen. Die Frage ist, du hast gute Gründe, ich habe gute Gründe, wie können wir gemeinsam auf Common Ground kommen, wo die Werte, die dahinter stehen zum Beispiel, für beide verwirklicht werden. Als nächstes zum Internet. Das Internet halte ich für das Nervensystem einer globalen Zukunft. Die Vernetzung der Gesellschaft auf allen Ebenen, lokal, regional, national, international, global, schafft einen wirklich kategorial anderen, niemals zuvor dagewesenen Kulturraum. Und ich sage absichtlich Raum, weil wir sind normalerweise dreidimensionale Lebewesen, die sich durch den Raum bewegen und die das irgendwie lokal aufteilen und einer ist weiter weg oder näher dran und so weiter. Und diese ordnenden Faktoren des Raumes und auch teilweise der Zeit durch die Überbrückung der Entfernung, die gilt ja im Internet so nicht. Das heißt, es ist wirklich ein kategorial anderer Lebensraum. Und wie der zu gestalten ist, das ist noch ganz unklar. Ja, wir denken, wir wissen da viel drüber, wir fangen gerade an. Ja. Nur sehr langsam wachen die Menschen in diese neue Realität des gemeinsamen Daseins auf. Ein planetares Nervensystem aller Bewohner der Erde ist eine ungeheuerliche, aufregende und alles verändernde neue Rahmenbedingung des bewussten Lebens auf unserem Planeten. Ausgehend von unserem jungen Gründungsdatum und unserer vielfach netznahen Mitgliederstruktur ist derzeit die Piratenpartei weltweit die einzige politische Partei, welche die wie Tsunamis auf uns zurollenden Veränderungen rechtzeitig und realistisch einschätzen kann. Der aktuelle Abhörskandal, die jahrelangen Warnungen der Piratenpartei und die Unfähigkeit der Regierenden, angemessene Antworten zu finden, sprechen eine deutliche Sprache. Die Vision der Piraten gründet geradezu auf dem Vorhandensein des Internets als Nervensystem aller zukünftigen Kulturen. Netzfreiheit, Open Data und so weiter sind Schlagworte für eine existenzielle Forderung für die Zukunft unserer Gesellschaften. Unser aller Nervensystem muss offen, frei und vor allem nicht von Einzelinteressen eingeschränkt für alle Zeiten geschützt werden. Das ist ein zwingender Teil der Modellvorstellung der Piraten. Jetzt reden wir doch mal über Werte. Und zwar über Werte, die nahezu alle teilen, weil sie leben. Zuoberst steht der Begriff der Freiheit. Freiheit von unrechtmäßigen Repressalien, Freiheit, das Leben angemessen zu gestalten, Freiheit von Existenzangst, von Bespitzelung und schlimmeren Bedrohungen, die allesamt menschengemacht sind. Dieser Wert verbindet uns mit einer weit über die Piratenpartei hinausgehenden Bewegung, die sich in Bürgerinitiativen, NGOs und Millionen, ich glaube, man kann auch sagen Milliarden von Menschen zeigt, die für eine lebenswerte Welt eintreten. Die internationale Piratenpartei mit, ich glaube, aktuell 177 Mitgliedsparteien ist der parlamentarische Arm, oder ich würde mir wünschen, dass wir es werden, ist der parlamentarische Arm dieser gigantischen Bewegung hin zu einer funktionierenden Global Community, die diesen Planeten nachhaltig bewirtschaften und in eine Welt der Menschenwürde und Entwicklung verwandeln wird. Richtig, ich meine, es wird dorthin kommen. Wir werden die Welt zu einer funktionierenden Global Community verändern. Wir sind davon überzeugt, die Global Community, in der es uns allen so gut gehen wird, wie wir es eben hinbekommen, wird kommen. Wir wissen auch, dass dies ein Generationenprojekt ist. Das ist ein weiteres grundsätzliches Unterscheidungsmerkmal der Piraten zu allen Parteien, die es bislang gab. Wir denken und handeln in geschichtlichen Dimensionen statt im Machtwahnrhythmus von Wahlen. Deswegen ist es schön, wenn wir reinkommen jetzt in der Bundestagswahl. Ist prima, ansonsten kommen wir halt nächstes Mal rein. Und meine Antwort lautet natürlich auch hier sowohl als auch, wir sollten die Wahlen immer fokussieren und alles dafür tun, dass wir reinkommen. Sowohl als auch niemals den Fokus verlieren, dass es um was viel, viel Größeres geht, als um diese 4 Jahreszyklen, nicht wahr? Yes. Also, wir wollen uns dafür einsetzen, dass der Weg hin zur Global Community, auch wenn das noch einige Generationen dauert, so elegant wie möglich und unter Vermeidung unnötigen Leides ermöglicht wird. Insofern streben wir Mitgefühl, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Aufrichtigkeit als unverbrüchliche Werte und Orientierung unseres Handelns an. Jetzt gehen wir mal in die Wirtschaft. Profit als einziger Richtwert, das haben wir jetzt in den anderen Panels auch schon mehrfach gehört, und es ist höchste Zeit, dass es passiert. Profit als einziger Richtwert hat abgewirtschaftet. Das ist das, was uns at the Wharf of Breakdown bringt. Dem wird momentan alles geopfert. Und das ist wirklich wahnsinnig, weil es ist einfach nur das kleinste Gemeinsame, was man irgendwie definieren kann, ist, ja, ich will auch was haben. Und das kann nicht bestimmend sein für eine Global Community. Obwohl Profit noch lange einen Wert darstellen wird, doch gleichwertig neben ihnen haben qualitative Werte und Kriterien einer gesunden und lebenswerten Gesellschaft zu treten. Lebensqualität und Gemeinwohl als handlungsleitende Werte für eine bürgerorientierte Politik sind in alles politische Handeln mit aufzunehmen. Gleichermaßen wie die Profitmaximierung ist das gebetsmühlenartig wiederholte endlose Wachstum vom Sockel zu holen. Wo lassen wir? Wir leben, erstaunlicherweise, neue Nachricht, wir leben auf einer Kugel. Ja, die sehen wir aber nicht, versteht ihr? Wir laufen immer noch in der Fläche rum. Folglich ist unendliches Wachstum unmöglich auf einer Kugel. Wir wirtschaften aber tatsächlich noch immer, als wäre die Welt flach und unendlich ausgedehnt und was weit weg ist, zählt nicht, nicht wahr? Seit Jahrhunderten schon ist das Wachstum der einen mit bitterster Armut und Hoffnungslosigkeit der anderen erkauft. Globalisierung wirklich zu verstehen heißt zu wissen, dass wenn wir irgendwo auf dieser Kugel einen Schaden anrichten, dass dies ein Schaden für alle ist. Dass wenn wir irgendwo das globale Wirtschaftsunternehmen Erde bestehlen, wir uns selbst stets selber schädigen. Ganz böse aktuell in der realen Welt und in ihrem Bezug zur Finanzwirtschaft, wir haben das ja eben im Panel auch schon mal gehört, man könnte sagen, der Schwanz wedelt mit dem Hund. Wir haben gehört, dass ich weiß nicht, wie viel zigtausendfache an Geld da ist im Vergleich zu dem, was an tatsächlichen Werten auf diesem Planeten vorhanden ist. Das ist einfach pervers, kann man nicht anders sagen. Ja? Zudem stehen in unseren Krisenzeiten Realwirtschaft und Finanzwirtschaft in einem völlig irrealen und immer destruktiveren Verhältnis zueinander. Unserem Verständnis nach hat die Wirtschaft den Menschen zu dienen. Die Finanzwirtschaft hat dabei die Rolle der Ermöglichung der Realwirtschaft einzunehmen. Stattdessen produziert das System unvorstellbare Schulden bzw. uneintreibbare Vermögen sowie im Millionstel Sekundentakt Milliarden, denen außer einer Computerwuchung kein Produktivwert mehr gegenübersteht. Das unkontrolliert wuchernde und machtförmige Eigenleben großer Teile der Finanzwirtschaft muss aufhören. Es muss aufhören. Denen muss das Heft aus der Hand genommen werden. Das geht so nicht weiter. Die gigantischen Veränderungen und der Preis, den es uns alle kosten wird, Gerechtigkeit im globalen Maßstab. Wir haben eben den Kollegen gehört, der darüber spricht, über wir versuchen die Schiffe im Mittelmeer zu versenken, nicht wahr? Also Gerechtigkeit im globalen Maßstab herzustellen, sind überwältigend. Der Preis ist sehr, sehr hoch und es ist ein Haufen Arbeit. Ja? Die herrschenden Machtstrukturen sind ewig weit weg davon entfernt, diese auf der Globusform unserer Heimat beruhenden Umwälzungen wirklich zu verstehen und anzunehmen. Aber irgendwer muss vorangehen. Darum wollen wir, die Piraten, sofort damit beginnen, die Umsetzungen zu erforschen. Jenseits des Habens, wie wollen wir sein? Es gibt ja diesen Spruch, das Teilen ist das neue Haben, nicht wahr? So. Und da habe ich mit Bruno drüber geredet und habe das sehr kritisiert. Vielleicht kennt jemand von Fromm Haben und Sein, dass es eben nicht ums Haben geht, sondern wenn es so ist, dass wir durch Teilen alle Anteil haben können und Teilhabe haben können, dann ist ja Haben nicht mehr der Wert, den man ständig realisieren muss. Und dann stellt sich eben die Frage, wie wollen wir gemeinsam sein? Wie wollen wir unser Leben verbringen? Unser, wie ich in meinem Alter immer deutlicher merke, doch verdammt kurzes Leben. Wie wollen wir das qualitativ gut verbringen, nicht wahr? Also wie wollen wir sein? Alle bisherigen politischen Systeme und Parteien hatten hauptsächlich ein einziges Thema, das sie aus ideologisch unterschiedlichen Sichten zu beantworten versucht haben. Wie kann das, was wir haben, so verteilt werden, dass es irgendwie funktioniert? Und die Individuen jagten ebenfalls nach diesem Haben, Haben, Haben, Haben. Ja, das kriegen wir auch von außen dauernd reingespiegelt. Du musst dies haben und jenes haben und das da haben, sonst bist du nichts. Das ist natürlich total wahnsinnig. Ja. Wir gehen jetzt einer Zeit entgegen, in der diese Fragen abschließend und für alle zufriedenstellend gelöst werden können, also was das Haben angeht. Wir haben einen so verdammt reichen Planeten, wir können für Gerechtigkeit sorgen, prinzipiell. Der reiche Westen geht hier aus historischen Gründen voraus, auch wenn er teilweise auf dem Blut anderer Kontinente steht, ja, Nebenbemerkung, und erforscht als erster den postmodernen und postmaterialistischen Gesellschaftsansatz. Wenn es also nicht mehr ums Haben geht, kann es nur noch ums Sein gehen, um die Art und Weise und den persönlich je unterschiedlichen Zweck unseres gemeinsamen Hierseins. Wir können diese Frage bereits vielfach in den Gesichtern der heute, 2013 haben wir gerade, jungen Generation Y, ne? Generation Y heißen die, das sind die 16- bis 25-Jährigen und das kannst du in deren Gesichtern sehen, das kannst du, wenn du dich mit denen unterhältst, kriegst du das mit. Und wir kriegen es natürlich in allen Schriften und Äußerungen aller, die jemals über den Sinn des Lebens und unser Handeln nachgedacht haben, mit. Wenn wir es schaffen, die Verteilungsgerechtigkeit in dieser nie zuvor so reichen Welt in den Griff zu bekommen, steht eines der interessantesten und kreativsten Zeitalter der Menschheitsgeschichte vor der Tür. Oder eben globaler Neofeudalismus und großes Leid, nicht wahr? Aber es könnte auch sehr, sehr gut werden, sehr interessant werden, nicht wahr? Die Piraten können jetzt schon erahnen, was hinter dieser Tür auf uns wartet. Und wir werden alles dafür tun, die Rahmenbedingungen zu ihrer Öffnung sicherzustellen. In diesem Sinne sind die Piraten die erste postmaterialistische Partei überhaupt auf diesem Planeten. Ja? Es geht natürlich darum, heute und hier die Weichen zu stellen. Aus unserer Vision einer freien, selbstbestimmten Gesellschaft leiten sich eine ganze Reihe kurz- und mittelfristiger, besonders wichtiger Ideen und politischer Forderungen ab. Und ich habe mit einer begonnen, die steht jetzt nicht so direkt oben im Wahlprogramm drin, aber die halte ich für möglicherweise die allerwichtigste. Und die heißt, Mut hinzuschauen. Der demokratisch wache und mündige Bürger ist leider noch eine Vision. Ja? Und auch jeder von uns hat sich sicher schon dabei erwischt, wir irgendwelche sehr, sehr knallharten Wahrheiten aus der Wirklichkeit der Gesellschaft eher wegdrückt, damit er eine gute Laune behalten kann, nicht wahr? Statt innerer Werte vermittelt eine Multimilliardenindustrie penetrant äußere Maßstäbe, wie man auszusehen hat, um etwas darzustellen. Solange Menschen sich durch Konsum und Interessenslosigkeit in trügerischer Sicherheit wiegen können, werden sie es tun. Sie werden es tun, ja, wenn es die Möglichkeit gibt, machen sie das. Wir sind die, die nicht wegschauen. Insofern ist die Piratenpartei auch ein Weckruf, bevor es zu spät ist. Das nächste große Thema von Katar, Bürgerrechte, um sicherzustellen, dass jedwede Entwicklung nicht zulasten der vielen geht, die wenig haben und sich schwer wehren können, ist der Respekt der Bürgerrechte der einzige Garant für den Aufbau sozialer Stabilität. Wir stehen auf der Basis des Grundgesetzes und helfen mit, absichtsgleiche Regeln für das 21. Jahrhundert zu entwickeln. Die Piraten werden für Bürgerrechte immer einstehen und auch streiten. Transparenz politischer Prozesse. Die Art und Weise, wie politische Prozesse verlaufen und Entscheidungen vorbereitet und gelenkt werden, ist, wenn man es mal ehrlich sieht, ja, seit Menschengedenken ein Mauschelgeschäft. Und das werden wir auch nicht grundsätzlich ändern, ja, sondern man muss nur gucken, dass man in die Mauschelei, ja, Prozesse einbaut, um da was mitzukriegen. Deswegen braucht es den nie endenden Kampf gegen Korruption, gegen verdeckte Agenten und gegen Versuche der Einflussnahme von Interessensgruppen gegen die Bürger. Moderne Techniken wie Streaming, nachvollziehbare digitale Dokumentenablagen etc. bringen mehr Transparenz in die politischen Prozesse. Die Piraten haben die Herausforderung angenommen und setzen sich für maximal mögliche und sinnvolle Transparenz im politischen Geschäft ein. Und ich möchte noch weiter dazu sagen, in jedes Parlament, in das wir reinkommen, haben wir die Pflicht, für mehr Transparenz zu sorgen und uns nicht zu schnell einfach aufsaugen zu lassen von den politischen Prozessen, die da laufen. Auch hier gilt ein sowohl als auch. Wir müssen mitarbeiten im produktiven Sinne, aber wir müssen die Steine umdrehen, unter denen die Kakerlaken sind. Teilhabe. Die Teilhabe aller Menschen an Kultur, Politik, Bildung, Familie, Beziehungen, sinnerfüllter Arbeit, gesellschaftlichen Chancen, Kommunikation und Mobilität soll gewährleistet sein. Daraus ergeben sich ganz konkrete Projekte, wie zum Beispiel der fahrscheinlose öffentliche Nahverkehr und kostenfreie Bildungseinrichtungen. Aber eben auch die völlig neue Kategorie einer Lebensarbeit, die man gehalten vom BGE dem widmen kann, was einem selbst als wirklich wichtig und erstrebenswert erscheint. Das könnte ich jetzt noch weiter ausführen. Da gab es einen Vortrag auf der Tagung der Sozialpiraten in Soest zu dem Thema. Was ist diese Lebensarbeit? Was sind die Bereiche? Da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen. Das bedingungslose Grundeinkommen, ich habe es eben angesprochen. Bei all dem medial kommunizierten Schuldendruck leben wir gleichzeitig in der reichsten Phase der Menschheitsentwicklung. Einen kategorialen, kulturellen Schritt stellt die Tatsache dar, dass Arbeiten nur um überhaupt leben zu können, abgeschafft werden kann. Mit dem bedingungslosen Grundeinkommen wird erstmals in der Menschheitsgeschichte ein existenzangstfreies Dasein nicht nur für wenige, weil das gibt es nämlich schon lange im BGE, du brauchst nur in eine Familie geboren zu sein, wo du dir keine Sorgen machen musst. Also wird es zum ersten Mal möglich, dass es dieses BGE nicht nur für wenige, sondern für alle Bürgerinnen und Bürger gibt. Das ist der eigentliche Schritt. Ne? Weil das BGE ist nichts Neues. Es gab schon immer Leute, die genug Geld hatten, um sich keine Sorgen zu machen. Wer ständiges Funktionieren in eben dieser aus entfremdeter Arbeit sozusagen ihre Produktion schöpfende Gesellschaft, wer ständiges Funktionieren als oberste Maxime leben muss, wird nicht zu einer angemessenen Persönlichkeitsentfaltung kommen. Das ist so bitter. Wer jemals damit angefangen hat, über sich selber nachzudenken und zu reflektieren und sich auch die Zeit dazu genommen hat. Und auch die Kinder, denen die Zeit nicht mehr gegeben wird. Und du siehst, die werden vermaschiniert in Prozesse reingesetzt, ein Leben lang. Und die gesamte Entfaltung, die in diesem Leben als Potenzial mal da gewesen wäre, wird dem Profit geopfert. So viel Tränen kann ich gar nicht weinen, wie traurig mich das macht. Ich unterrichte ja in Managementseminaren und so weiter alle möglichen Leute. Und da sitzen dann zum Beispiel von großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen sitzen die High Potentials, 25 bis 30 sitzen vor mir, die haben super die Birne an, die sind ganz helle. Und was machen die? Nicht denken. Möglichst nicht denken, ja. Und das ist eine Verschwendung von menschlichen Möglichkeiten, die ist unfassbar. Ja? Also von daher, wir müssen aufhören, uns wie Maschinen zu behandeln. Wir müssen aufhören, uns wie Maschinen zu behandeln und Menschen in Prozesse reinzubauen, als wären sie Zahnräder, die miteinander arbeiten. Oder was jetzt in der Wirtschaft gerade angesagt ist, Matrix-Organisationen und so ein Irrsinn. Ja, das ist einfach Wahnsinn. Wir müssen aufhören, uns wie Maschinen zu behandeln und die neuen Technologien, das ist jetzt der Witz an der Sache, die neuen Technologien ermöglichen uns genau eben dies. Die Freiheitsgrade. Güterverteilung und Handlungsfreiheit. Es wird immer unterschiedliche Einkommensklassen geben und es wird auch immer sehr unterschiedliche Motivationen bei Menschen geben, viel zu erreichen oder auch ein bescheidenes Leben zu führen. Niemand kann den Menschen ungestraft vorschreiben, wie sie zu sein haben. Es gilt uns in unserer Unterschiedlichkeit zu würdigen. Ja, wir sind Vielfalt und das ist das wirklich wahnsinnig Faszinierende, was so einen Spaß macht. Ja, wir sind Vielfalt und das gilt es zu würdigen. Gleichzeitig fordert die Piratenpartei eine wesentlich angemessenere und auch leistungsgerechtere Verteilung der Güter anhand der Werte, über die ich gerade eben gesprochen habe. Grotesker Reichtum, also wirklich grotesker Reichtum und bittere Armut müssen vermittelt werden. Das muss aufhören, dass die Schere so extrem auseinandergeht. Und um ein Beispiel zu geben, was zum Beispiel in meinem Wertesystem, damit habe ich auch persönlich viel mit zu tun, unglaublich ist, dass die Pflegekräfte, die mit Liebe, Aufopferung, persönlichem Einsatz, wahnsinnig viel Empathie, sehr viel arbeiten, ganz, ganz toll für ganz, ganz viele Menschen eine Lebensqualität herstellen, die ansonsten überhaupt gar nicht machbar wäre, dass die am beschissensten verdienen, das kann ja wohl nicht wahr sein. We all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Das ist aus Revolution von John Lennon mal irgendwann aufgeschrieben, nicht wahr? Es gibt immer rechte und linke Propheten der Gewalt und des Populismus. Sie alle hängen fest in der Freund-Feind-Dichotomie. Absolute Ablehnung zerstört die Basis eines vernünftigen Diskurses. Die Piraten lehnen politisches Handeln aus Hass, Rache oder Zerstörungsfantasien kategorisch ab. Oder auch nur, weil man Recht haben will oder sowas. Ja, das ist nicht die Motivation, darum geht's nicht. Aber, und das haben wir jetzt auch schon hier in den Panels gehört, und das finde ich schockierend, ich habe mich mit, Maurice Dubois, ist er noch da, unterhalten über was in Frankreich abgeht, der mir erzählt hat, dass auf den Straßen Kalaschnikows eingesetzt werden, vom Mob gegen die Polizei und die Polizei natürlich auch gegen die Leute und so weiter. Das kriegst du hier in Nachrichten gar nicht mit. Es gibt bereits Aufstände in mehreren Ländern Europas. Da wird finanzpolitischer Druck rücksichtslos in unerträgliche Einzelschicksale, ja unschuldig scheiternde Leben umgemünzt. Ein unfassbarer Vorgang. Die Piratenpartei drängt darauf, in Frieden Lösungen zu erarbeiten, bevor es knallt. Ja, es geht uns ja in Deutschland noch ganz gut. Wir treiben teilweise den Wahnsinn, der da in den anderen Ländern abläuft, in unseren Schwestern und Brüderländern. Und das Land der Dichter und Denker sei an der Stelle aufgerufen, mal die Gehirne einzuschalten und zuzusehen, dass wir da unterstützen, nicht wahr? Jetzt muss ich noch eine Realismuswarnung einbauen. Ja, ihr wisst, ich habe ja vorher erklärt, was eine Vision ist, dass das eben kein Programm ist, sondern eben eine Inspiration dafür, wie Welt sein könnte. Ich sehe eine Vision als so etwas wie einen großen Attraktor. Wisst ihr, was ein großer Attraktor ist in der Mathematik? Das ist der Punkt, auf den die ganzen Linien zulaufen. Ne? Anziehungspunkt. Viele Menschen projizierten ihre Hoffnung auf die Piraten und waren enttäuscht, weil auch wir nur ganz normale Menschen sind. Wir konnten und können, wie die meisten Menschen, den hier vorgestellten Ansprüchen selbst noch nicht genügen. Also mal mehr, mal weniger. Ja? Es liegt uns auch fern, bereits jetzt als Vorbilder für diese neue Gesellschaft in perfekto dienen zu wollen. Aber wir sind aufgebrochen, um herauszufinden, wie das gehen könnte. Das noch nicht Reale ist das Wesenhafte der Visionen, weswegen Helmut Schmidt einmal sinngemäß meinte, wenn einer Visionen hat, dann gehört er in Therapie. Also zum Arzt, hat er gesagt, ne? Insofern gehört die ganze Gesellschaft in Therapie, nämlich in eine demokratische Selbsttherapie, um zunehmend zu gesunden. Es ist unsere unbeugsame Absicht, die hier beschriebenen visionären Ziele auch im Tagesgeschäft und was immer passiert, nicht aus den Augen zu lassen und an uns und mit anderen daran zu arbeiten, ihnen mehr und mehr zu entsprechen. Das nannte man früher Ideale haben. Insofern sind die Piraten ultrapragmatische Idealisten. Und das ist vielleicht eine unserer größten Aufgaben. Piraten laden ein, inspirieren und ermutigen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit ausreichender Unterstützung gemeinsam die wirklichen Herausforderungen unserer Generation meistern können. Es kann uns gelingen, eine für uns und die folgenden Generationen, unsere Kinder und deren Nachfahren, lebenswerte Welt aufzubauen oder doch wesentliche Schritte dorthin zu unternehmen. Diese Arbeit an diesem Projekt unserer Welt gibt zudem allen Handelnden das tiefe Sinngefühl, etwas Wesentliches im Leben zu tun. Wir erfahren diesen Sinn des Lebens als Verpflichtung und als Leidenschaft gleichermaßen. Die Piratenpartei lädt alle Menschen ein und ermutigt sie, an diesem neuen Gebäude unserer Zukunft mitzubauen. Und wenn ich es für mich in einem Satz sagen wollte, die Piratenpartei ist eine, und ganz sicher meine, Inspiration für eine lebenswerte Zukunft. Dankeschön. So, vielen Dank, Robert, für deinen wirklich sehr inspirierenden Vortrag. Jetzt ein paar kurze Programmankündigungen. Also, Mittagspause haben wir über den Jordan geworfen, damit wir jetzt wieder im Zeitplan drin sind. Der Bruno ist gerade angekommen. Der wird jetzt gleich eine... es gab die Möglichkeit, oder gibt immer noch die Möglichkeit, draußen Pizza zu bestellen. Also durchweg, das Essen kommt dann wird angeliefert. Und dann wird gleich der Bruno seine Rede halten. Danach kommt der Vortrag von Melanie Kalkowski und Transparency International und der Herr Mengler, der Steuerfahnder, der hier in Hessen damals gechust worden ist. Ja, das ist halt der Rest, der jetzt ablaufen wird. Jo, und jetzt würde ich eine kurze Pause und ich habe hier eine Frage. Wollt ihr mal, ihr wollt noch ein bisschen... Nö, ich wollte nur eine Programmankündigung machen. Dann machen wir Folgendes jetzt. Ne? Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, dann macht ihr eure Fragen. Ne? Und um halb seid ihr bitte fertig, so ungefähr. Ne? Dann kommt der Bruno dran. Ne? Und dann machen wir eine kurze Pause und dann finden wir uns wieder hier ein. Ja? Also erstmal vielen Dank für deinen tollen Vortrag. Ich fand ihn auch äußerst inspirierend. Und meine Frage, die ich habe, ist... Hallo, hört man mich da schon? Was muss man da machen? Ah, das ist der Eingang für die Stimme. Ja, okay. Meine Frage, die ich habe, inwieweit ist jetzt dein Gedankengut hier schon Bestandteil irgendwelcher offiziellen Programmatiken, Visionsdokumenten etc. beziehungsweise ist das jetzt der erste Schritt sozusagen, den du gemacht hast, um dieses Gedankengut jetzt in das Piratenprogramm reinzubringen? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Das ist sozusagen der anderthalbte Schritt. Ne? Es gab diese Aufforderung, diesen Wahlprüfstein, schreibt es auf. Dann gab es ein paar Leute, wie zum Beispiel auch mein Freund Bruno, der gerade den Raum betritt, hallo, der den Text prima fand und auch ein paar andere Leute, die das bereits sozusagen als Unterstützer haben. Dann habe ich, das gibt ein Piratenpad, wo ihr alle reinschreiben könnt, was euch dazu einfällt. Es gibt eine Wiki-Seite, wo das draufsteht, wo ihr euch als Unterstützer mit reinschreiben könnt, wenn ihr sozusagen grundsätzlich mit in die Richtung unterwegs seid. Und es gibt eine Facebook-Seite, wo ich innerhalb von anderthalb Stunden irgendwie 100 Likes gehabt habe, nachdem ich das da reingestellt habe. Und auch da kann man seine Bemerkung reinschreiben. Und mein Ziel ist nicht, den Text so stehen zu lassen, sondern mein Ziel ist, das alles sozusagen auf mich wirken zu lassen und an dem Text weiterzuschreiben, dass der sich entwickelt. Aber der ist weder abgestimmt noch programmatisch noch sonst was. Das ist einfach nur eine Inspiration erstmal. Super Inspiration und wenn ich das irgendwann mal auf einer offiziellen Piratenseite lesen kann, dann habt ihr ein zusätzliches Mitglied gewonnen, nämlich mich. Ja. Danke dir. Ja, danke dir dafür.